Ja, willkommen bei der vierten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Antisemitismus und Krisen. Versteht man mich gut, ja? Ja. Die vierte Veranstaltung von der EAG, Emanzipative Antifaschistische Gruppe und der Gruppe Disparat aus Berlin. Ich freue mich, dass ihr heute sehr zahlreich gekommen seid, hätte ich nicht erwartet. Ich bitte euch auch im Interesse der Referentin das Rauchen zu unterlassen, damit es ja nicht zu extrem stickig wird. Ja. Ja, nachdem wir letzte Woche Gerhard Stabefeld begrüßen durften, der zu Neoliberalismus und Antisemitismus sprach, darf ich heute Liliana Radonitsch neben mir begrüßen, die extra heute aus Wien angereist ist. Sie wird heute sprechen zu dem Titel Finanzkapital, US-Israel und Antisemitismuskeule, eine Einführung in die Antisemitismustheorie. Ja, noch ein paar kurze Worte zur Referentin selbst. Sie ist Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität zu Wien. Und ihre Themenschwerpunkte bzw. Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Antisemitismustheorie, Massenpsychologie, Vergangenheitspolitik und Geschlecht. Ja, dazu sind zwei Publikationen hervorzuheben, unter anderem mit Freud, Psychoanalyse und Gesellschaftskritik und zum anderen die friedfertige Adam. Hier, das Buch kann man bei der Referentin erwerben übrigens. Und das zweite Buch, die friedfertige Antisemitin, kritische Theorie über Geschlechterverhältnisse im Antisemitismus. Ja, heute widmen sich ihre Worte dem breiten Feld des Antisemitismus und ja, Sie hier. Gut, vielen Dank für die Einladung und für die einleitenden Worte. Ich hoffe, man hört mich gut. Es rauscht doch nicht mehr. Gut. Es gibt ja leider Gottes immer wieder genug Anlässe, um über Antisemitismus zu sprechen. Heute natürlich bietet sich an, das Beispiel Norman G. Finkelstein und seinen geplanten Vortrag in Berlin zu nehmen, der offenbar dann doch nicht stattgefunden hat, aber hauptsächlich, weil der Skandal zu groß zu werden drohte, aber nicht, weil ihm eine Einsicht vorgeherrscht hat, dass es falsch gewesen wäre, ihn von vornherein einzuladen. Finkelstein, für diejenigen, die das nicht wissen, der Autor des sehr beliebten, in Deutschland und Österreich vor allem sehr beliebten Buches, die Holocaust-Industrie, und auch jemand, der gerne den israelischen Umgang mit den Palästinensern mit der Apartheid vergleicht. Gut, andere Beispiele, ich nehme an, das ist mehrfach schon in der Veranstaltungsreihe gefallen und wir haben alle schon genug von der Hetze gegen die sogenannte Hochfinanz, die manchmal sogar wörtlich als Heuschrecken bezeichneten und so weiter. Ein anderer immer wieder aufs Tapet gebrachter Anlass, um über Antisemitismus zu sprechen, ist die Tatsache, dass der Holocaust als moralische Basis für heutiges Handeln angerufen wird und alle möglichen Gruppen als die Juden von heute ausgemacht werden, die sicher alle wissen, also die Bosnier und Bosnierinnen, die Kosovarinnen, die Palästinenserinnen, die Muslime im Allgemeinen. Aber wenn man dann auf der anderen Seite auf die Gefahr eines zweiten Holocaust hinweist, etwa durch die Bedrohung durch den Iran, gilt das als Instrumentalisierung der Shoah. Dennoch steht der Iran als ein Regime, dessen Präsident mehrfach betont hat, er wolle Israel von der Landkarte tilgen, kurz davor diese Atombombe zu bauen, und unterstützt darüber hinaus, wie ihr alle wisst, Hezbollah und Hamas in ihrem Kampf gegen Israel. Während in Europa der Dialog mit dem Iran und den terroristischen Gruppen gesucht wird. Denn der Antisemitismus sei, so heißt es, entweder nicht ernst gemeint oder durch das Verhalten Israels verursacht. Bevor ich jetzt aber weiter mit diesen aktuellen Sachen weitermache, ich wurde ja gebeten, tatsächlich eine Einführung in die Antisemitismus-Theorie zu machen. Und ich bin ein bisschen unschlüssig, ob ich aus der zahlreichen Präsenz schließen soll, dass das wirklich auch so ein grundlegender Vortrag darüber, wie man jetzt Antisemitismus auch theoretisch fassen kann, tatsächlich gewünscht ist. Ich hoffe und ja, hoffe auf euer Interesse. Natürlich gehe ich davon aus, dass der Aufhänger sein muss, dass Antisemitismus keineswegs als Randphänomen zu verstehen ist, das etwa nur bei Rechtsradikalen und Neonazis auftritt. Darüber braucht man keine Worte mehr zu verlieren. Um dieses Phänomen jedoch erklären zu können, ist es notwendig, sich einen Begriff davon zu machen, warum antisemitische Erklärungen auch den Bedürfnissen der Menschen entgegenkommen, sozusagen. Das heißt, ich werde zunächst über die Entstehungsbedingungen des modernen Antisemitismus sprechen, also darüber, welche gesellschaftlichen, ökonomischen und psychologischen Erklärungen es dafür gibt. Und danach werde ich auf die Transformation des Antisemitismus nach der Shoah eingehen und diesen sekundären Antisemitismus am Beispiel der Frauenbewegung 68 und danach verdeutlichen. Und schließlich wird es vor allem, darauf wurde ich ja gebeten, auch den Fokus zu legen, um den Antizionismus und den sogenannten neuen Antisemitismus gehen. Also die ideologische Angleichung des rechtsradikalen, islamischen und linken Antisemitismus in ihrem Antizionismus, vor allem seit dem 11. September. Wichtig ist es an dieser Stelle, den Zusammenhang der Kritik des Antisemitismus mit der radikalen Kritik der Gesellschaft hervorzustreichen, der von der kritischen Theorie Adornos und Horkheimers deutlich gemacht wird. Es geht also nicht um ein Expertenwissen in Extremismusfragen, sondern eine Analyse einer Gesellschaft anhand der fürchterlichsten Konsequenz, die diese Vergesellschaftungsform hervorgebracht hat. Der Antisemitismus gerät deshalb ins Zentrum der Kritik, weil er die Grundlage für den Rückfall in die Barbarei war und weil er alle durch die falsche Gesellschaft hervorgerufenen destruktiven Züge vereint. Der Rückfall in die Barbarei wird als Potenzial der modernen Welt von der kritischen Theorie analysiert, das in Auschwitz und all den anderen Städten der Vernichtung kulminierte, dessen Grundlagen aber weiter fortbestehen. Der Stellenwert der Beschäftigung mit dem Antisemitismus hat sich natürlich für die kritischen Theoretiker durch die Shoah grundlegend gewandelt. Wir lesen gerade in Wien Texte von Walter Benjamin aus der Zeit unmittelbar davor und sind immer wieder überrascht, wie anders Texte einfach ausgesehen haben, die vor 40, 41 geschrieben wurden, wo die brillantesten Theoretiker dann trotzdem nicht in der Lage waren, die negative Totalität, die sich da anbahnt, auch nur zu erahnen. Dieser grundlegende Wandel kommt am deutlichsten in einem Brief von Adorno an Horkheimer zum Vorschein, wo er schreibt, ich zitiere, mir geht es allmählich so, auch unter dem Eindruck der letzten Nachrichten aus Deutschland, dass ich mich vom Gedanken an das Schicksal der Juden überhaupt nicht mehr losmachen kann. Oftmals kommt es mir vor, als wäre all das, was wir unter dem Aspekt des Proletariats zu sehen gewohnt waren, heute in furchtbarer Konzentration auf die Juden übergegangen. Ich frage mich, ob wir nicht ganz gleich, wie es mit dem Projekt wird, also ein Projekt, was Sie eingereicht hatten, die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, im Zusammenhang mit den Juden sagen sollten, die den Gegenpunkt zur Konzentration der Macht darstellten. Also, Zitat Ende, im Begriff der antisemitischen Gesellschaft verdichtet sich somit die gesamte kritische Theorie in diesem Moment. Den Ausgangspunkt für die Analyse bildet die Annahme, dass mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft auch der moderne Antisemitismus entstanden ist. Dieser schloss, wie bekannt, dann vormoderne Formen der Judenfeindschaft an und übernahm von diesen das Objekt seines Hasses. In Europa natürlich hatte da die Tradition des religiösen, christlichen Antisemitismus eine besondere Bedeutung. Es handelte sich also ursprünglich um eine Reaktion auf die Durchsetzung des Kapitalismus und die damit einhergehenden gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen. Die direkten Abhängigkeitsverhältnisse feudalistischer Gesellschaften wichen abstrakten Herrschaftsformen, die Marx bekanntlich als den stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse umschreiben würde. Die neu entstandenen Gesellschaften hefteten sich die Werte von Freiheit und Gleichheit auf ihre Banner, Begriffe, die, wie Adorno schreibt, obwohl formell das genaue Gegenteil von Herrschaft und Ausbeutung, materiell doch deren unverzichtbare geistige Ergänzung und ideologische Darstellung sind. Die Emanzipation der Menschen von den Schranken des Feudalismus ging mit der Emanzipation der Juden von jahrhundertelanger Ausgrenzung und Diskriminierung einher. Nach den gottgewollten Prinzipien feudaler Herrschaft fielen auch die Mauern der mittelalterlichen Ghettos. Die Juden bekamen Zugang zu lang versperrten gesellschaftlichen Bereichen sowie die Möglichkeit, in neu entstandenen Berufssparten Fuß zu fassen. In den Augen der traditionell judenfeindlichen christlichen Mehrheitsbevölkerung Deutschlands und Österreichs vor allem erschienen sie somit als Kolonisatoren des Fortschritts, wie in der Dialektik der Aufklärung es heißt. Wie selbstverständlich erschien die Verknüpfung der Emanzipation der Juden mit der als bedrohlich angesehenen Modernisierung. Als bedrohlich wurden vor allem jene Aspekte empfunden, die dem althergebrachten Leben mit all seinen starren Regeln widersprachen. Also der unter dem Diktat der Kapitalakkumulation entfesselten Dynamik moderner Gesellschaften standen große Teile der Bevölkerung gegenüber, die berechtigterweise davon ausgehen konnten, zu den Verlierern der neuen Ordnung zu gehören. Der Erfolg oder Misserfolg am Markt entschied fortan über das eigene Leben und die Juden wurden zum Objekt der Auflehnung gegen die unbegriffenen Funktionsmechanismen der warenförmig organisierten Gesellschaft. Das heißt, der moderne Antisemitismus besteht wesentlich in der Personifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse unter der Herrschaft von Kapital und Staat. Die Judenfrage wurde in der ideologischen Auseinandersetzung zum Kern aller gesellschaftlichen Antagonismen stilisiert. In der antisemitischen Fantasie wurden alle Widersprüchlichkeiten dieses Zerrbilds vom Juden vermittels des Mythos der Weltverschwörung aufgelöst. So gelang es also, letztlich alles Negative in einem übermächtigen Feind zu personifizieren. Es handelt sich also hierbei beim modernen Antisemitismus um eine besonders gefährliche Form fetischistischer Wahrnehmung. Den vermeintlich abstrakten Seiten des Kapitalverhältnisses, das wissen vermutlich die meisten, werden die vermeintlich konkreten Seiten Ware, Arbeit, Produktion entgegengestellt. Das führt natürlich zu der in der Hochfinanz manchmal heute verwendeten oder angedeuteten Trennung zwischen raffendem und schaffendem Kapital. Der Antisemitismus erweist sich also als eine Form des verkürzten Antikapitalismus. Zugleich ist er aber durch die Beschränkung des Angriffs auf lediglich die abstrakte Seite des Kapitalverhältnisses in höchstem Maße herrschaftskompatibel. Weit davon entfernt, nämlich die bestehende Gesellschaft radikal zu kritisieren, prolongiert und verfestigt er die von Staat und Kapital erzwungene Unterwerfung des Einzelnen unter die Gesetzmäßigkeiten moderner Gesellschaften. Die auf die Juden projizierten Eigenschaften sind den Antisemiten nur allzu vertraut. Handelt es sich dabei doch um ihre eigenen verdrängten, nicht zugelassenen Wünsche und Sehnsüchte. Was der notwendigen Selbstzurichtung der Subjekte widerspricht, was diese sich selbst nicht eingestehen können und dürfen, wird den Juden also als Eigenschaften zugeschrieben, um es an ihnen verfolgen und damit die eigene Selbstzurichtung bestätigen zu können. Deshalb spricht man beim Antisemitismus auch von einer autoritären Rebellion. Ein potenziell zu radikaler Gesellschaftskritik in theoretischer wie praktischer Hinsicht treibender Impuls wird dadurch entschärft, verstümmelt und schließlich ins Gegenteil verwandelt. In einer Gesellschaft der Unterdrückung und Unfreiheit muss der Schein dessen, dass es auch anders sein könnte, verfolgt werden. Die Juden werden so zu Opfern eines Rituals, das man als moderne Form von Exorzismus bezeichnen könnte. Im Angriff auf die Juden versichern sich die Antisemiten ihrer Zugehörigkeit zum als naturhaft vorgestellten nationalen Kollektiv, dass seine Mitglieder von der bisweilen katastrophischen Konsequenz des Lebens in kapitalistischen Gesellschaften schützen soll. Die sich der Substanzlosigkeit ihrer Subjektivität bewusst werdenden Subjekte flüchten sich in die vorgestellte Schutzgemeinschaft der Nation. Nationale Aufbrüche sind also der erlaubte Ersatz für die Revolution. Die kritische Theorie des Antisemitismus ist diesem Verständnis zufolge nichts anderes als die kritische Theorie der Gesellschaft. Denn sie stellt konsequent das einzelne Individuum ins Zentrum der Kritik. Allerdings auf die einzige Art und Weise, wie überhaupt sinnvoll sich darüber etwas aussagen lässt. Die kritische Theorie geht nicht vom naiv-anthropologischen Annahmen über das Wesen des Menschen, sondern vom beschädigten Leben des einzelnen Subjekts und dem objektiven Verblendungszusammenhang, dessen klägliche Übersetzung ins Individuum das Subjekt ist. Voraussetzung einer erfolgreichen Subjektkonstitution ist ja für die überwältigende Mehrzahl der Menschen die funktionierende Verwertung der einzigen Ware, über die sie verfügen, der wahre Arbeitskraft. Erfolg oder Misserfolg liegen jedoch außerhalb des Einflussbereiches der Subjekte. Daher bleibt die Subjektivität in der bürgerlichen Gesellschaft Ideologie. Die bürgerliche Anthropologie, die die Natur des Warenbesitzers als die menschliche Natur schlechthin hypostasiert, ist nichts als die pure Affirmation der von der abstrakten Herrschaft des Wertgesetzes bestimmten Gesellschaft, wie Michael Heinrich unter anderem ausgeführt hat. Auf diese gescheiterte Befreiung beziehen sich Horkheimer und Adorno, wenn sie schreiben, die antisemitische Reaktion werde in Situationen ausgelöst, in denen verblendete, der Subjektivität beraubte Menschen als Subjekte losgelassen werden. Es ist also von einem beschädigten Subjekt die Rede. Beschädigt ist es, weil es im Interesse der Selbsterhaltung gezwungen ist, an sich selbst Ansprüche zu stellen, die es aus sich selbst heraus gar nicht erfüllen kann. Oder, psychoanalytisch gesprochen, das Subjekt ist gezwungen, sich fortdauernd narzisstisch zu besetzen. Die narzisstische Kränkung ist aber gar nicht zu verhindern. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Psychologie des Individuums gesellschaftlich fundiert ist. Und Adorno und Horkheimer, vor allem Adorno, spricht das sehr klar aus, wenn er schreibt: Während die gesellschaftlichen Gesetze nicht aus psychologischen Befunden extrapoliert werden können, ist am Gegenpol das Individuum nicht einfach Individuum und Substrat der Psychologie, sondern immer zugleich Träger der gesellschaftlichen Bestimmungen, die es prägen. Und jetzt ziemlich zugespitzt: Noch der vulgäre Marxismus, der individuellen Reaktionsformen handfeste Profitinteressen zugrunde legt, hat Recht gegen den Psychologen, der wirtschaftliche Verhaltensweisen von Erwachsenen aus ihrer Kindheit ableitet, die objektiven ökonomischen Gesetzen folgen. Also obwohl die Psychoanalyse für die kritische Theorie ja eine der entscheidenden Stützen ist, betonen sie immer wieder, dass es trotzdem nicht um eine Art Psychologisieren, man solle selber sein Glück, seinem Glück hinterherjagen und dann wird es schon alles werden und so weiter, dass man dem nicht verfallen sollte. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse, dem Primat der Ökonomie vor der Psychologie und dem real begründeten Widerspruch, dass Sozialwissenschaften und Psychoanalyse zwar zusammengedacht werden müssen, aber realgesellschaftlich getrennt sind, setzten sich dann die kritischen Theoretiker in diesem Zusammenhang mit Antisemitismus auch sehr intensiv mit der freudischen Psychoanalyse auseinander. Wenn es jetzt um diese subjektive Seite der Erklärung von Antisemitismus geht, so sind natürlich die Studien zum autoritären Charakter zentral, wo Horkheimer und Adorno herausgefunden haben, dass man nicht einfach Antisemitismus als ein singuläres Phänomen untersuchen kann, sondern dass alle, die auf dieser sogenannten F-Skala, der Antisemitismus-Skala, hohe Werte aufwiesen in dieser Studie, auch in vielen anderen Bereichen wie Konformismus, Autoritätshörigkeit und so weiter, ja auch ebenso hohe Werte aufgewiesen haben. Der autoritäre Charakter wird hier als Resultat einer Erziehung in patriarchalischen Familien mit dominierenden Vaterfiguren interpretiert, die sich vor allem durch einen Mangel an emotionaler Zuwendung, strenge Disziplinierung, eine Bagatellisierung innerer Prozesse sowie eine strikte Orientierung an äußeren Konventionen auszeichnen. Diese Art von Erziehung führt also, laut Freud auch schon, zu einer misslungenen Über-Ich-Integration. Kinder sind nicht in der Lage, ein festes Ich herauszubilden, das einen gelungenen Ausgleich der vom Es ausgehenden Triebregungen und der im Über-Ich verankerten gesellschaftlichen Normen und Zwänge herstellen kann. Die so entstandene Ich-Schwäche prädisponiert die Individuen dazu, sich in Denken und Handeln mehr an äußeren Autoritäten und Konventionen zu orientieren, als eigenen Urteilen zu folgen, beziehungsweise eigene Urteile überhaupt zustande zu bringen. Typische Merkmale dieses Autoritarismus-Syndroms wären demnach starre Konventionalität, also die reflexionslose Bindung an soziale Normen und Gebote, Konformismus, der beim Auftreten jeder sozialen Abweichung Beängstigung bezeugt, autoritäre Unterwürfigkeit und Aggressivität, Betonung physischer Stärke, verkitschte Pseudo-Emotionalität, Fixierung auf sexuelles, stereotypes und projektives Denken, die Unfähigkeit zur Selbstreflexion und Kritik sowie die Anfälligkeit für Vorurteile und Ethnozentrismus und kollektiv-narzisstische Aufwertungen. Ja, dieser Punkt mit der verkitschten Pseudo-Emotionalität, ich habe gehört, einige haben geschmunzelt, ist tatsächlich was sehr Spannendes. Ich weiß nicht, ob einige von euch vielleicht diesen Adorno-Teil von den Studien zum autoritären Charakter kennen. Es gibt auf Englisch dann diese Gesamtstudie und da hat Else Frankel Brunswick den Teil über die sexuellen Aspekte beim autoritären Charakter verfasst und das geht sehr viel tiefer in die Untersuchung dessen, wie diese Menschen sowas wie Empathie und Glück und so weiter in ganz kitschigen Stereotypen denken, die fast also unvorstellbar sind, wenn sie zu beschreiben versuchen, was sie unter Glück, Liebe oder sonst was verstehen. Also diesen Teil der Studie gibt es halt leider nur auf Englisch, kann ich sehr empfehlen. Ich habe geendet mit den kollektiven narzisstischen Aufwertungen, die für den autoritären Charakter zentral sind. Ja, der Narzissmus ist natürlich eine Kategorie, die Freud selbst schon entwickelt hat. Er hat allerdings hauptsächlich auf das abgezielt, was die kritische Theorie als den primären Narzissmus bezeichnen würde, also den Zustand eines Kleinkindes, wenn es, bevor es lernt, dass nicht alle Bedürfnisse befriedigt werden können, wenn es überhaupt erst zum ersten Mal wahrnimmt, dass es etwas von sich selbst Unterschiedenes gibt, dass die Mutter auch weggehen kann oder zunächst die Brust entzogen werden kann. Freud nennt ja die Säuglinge polymorph perverse, weil sie sich an all ihren Körperöffnungen und Organen Lustbefriedigung holen können. Dieses Säugling hat kein Ich im Sinne von etwas von der Außenwelt Unterschiedenem und erfährt dann eben aber bald, dass es sowas wie von außen kommende Zwänge gibt. Dadurch kommt es notwendigerweise zu einer Kränkung dieses primären Narzissmus. Notwendigerweise, weil bei jedem Kleinkind unabhängig von der Gesellschaftsform zunächst einmal. Die Familie weist dabei einen Doppelcharakter auf, einerseits als Schutzraum, den die Entwicklung eines autonomen Individuums überhaupt ermöglicht, und gleichzeitig Sozialisationsagentur, Keimzelle der Gesellschaft. Durch die Auseinandersetzung mit den Eltern wird also nicht nur ihre Autorität akzeptiert, sondern auch die gesellschaftlichen Prinzipien, die sie repräsentieren. Das konkrete Ausmaß an Triebverzicht ist aber in hohem Maße abhängig von der Einrichtung der Gesellschaft. Ohne die Notwendigkeit eines Realitätsprinzips zu bestreiten, lässt sich dessen Inhalt historisch-gesellschaftlich präzisieren. Herbert Marcuse unterscheidet deshalb im Gegensatz zu Freud oder in Weiterentwicklung zu Freud, der das herrschende Realitätsprinzip verallgemeinert hat. Also Marcuse unterscheidet zwischen notwendiger und zusätzlicher Triebunterdrückung in Triebstruktur und Gesellschaft. Die Lebensnot erfordert Arbeit, Arbeit ist Mühsal und das Gegenteil von Lustbefriedigung. Somit gibt es einen notwendigen Triebverzicht und darüber hinaus aber standen die konkreten Formen des Realitätsprinzips bislang immer im Dienste von Herrschaft und beinhalteten eine zusätzliche Triebunterdrückung, die weit über das notwendige Maß hinausgeht. Solange Menschen aber nicht die Fähigkeit haben, diese zusätzliche Unterdrückung als solche zu erkennen, solange befinden sie sich im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit der narzisstischen Aufwertung und der gleichzeitigen permanenten Kränkung des Individuums, weil, wie wir schon gehört haben, die Umstände der Selbsterhaltung prekär sind und so weiter. Die Erfordernisse der Selbsterhaltung erzwingen also eine neue narzisstische Besetzung der eigenen Person. Dieser sogenannte sekundäre Narzissmus, also das narzisstische Zurückziehen auf die eigene Person, stellt sich hierbei, so Adorno, als eine verzweifelte Anstrengung des Individuums dar, wenigstens zum Teil das Unrecht zu kompensieren, dass in der Gesellschaft des universellen Tausches keiner je auf seine Kosten kommt. Zitat Ende. Also die Erfahrung der Ohnmacht kann nicht zugelassen werden. Sie wird zum Gefühl der Ohnmacht. Es tritt das spezifisch Psychologische hinzu, dass nämlich die Individuen ihre Ohnmacht eben nicht zu erfahren, ihr nicht ins Auge zu sehen vermögen. Sie müssen die Erfahrung von der Ohnmacht zum Gefühl verarbeiten und psychologisch sedimentieren. Das Ohnmachtsgefühl steht aber im Widerspruch zur narzisstischen Besetzung der eigenen Person. Diese Zerrissenheit führt zu der Frage, wer daran schuld ist. Die Antwort steht fest, ich nicht. Und damit ist erklärt, warum das Individuum das Bedürfnis nach narzisstischer Aufwertung verspürt. Da es aber die Zusammenhänge zwischen den auf ihn wirkenden Zwängen nicht erfassen kann, sucht es, sagen wir mal ganz allgemein zunächst, Schuldige. Ich möchte nun zum nächsten zentralen Begriff für die Antisemitismus-Theorie der kritischen Theorie kommen, und zwar dem Begriff der pathischen Projektion. Infolge rigider, moralisierender Erziehung werden nämlich nicht zulässige Gefühle verdrängt. Ihr Bewusstwerden muss ständig abgewehrt werden. Das erfordert einen großen Energieaufwand, sodass es eine enorme Erleichterung darstellt, eigene, nicht zugelassene Gefühle bei erster Gelegenheit auf fremde, andere zu projizieren. Otto Fenichi schreibt, eines der Abwehrmittel gegen die Bestrebungen des eigenen Unbewussten besteht in Projektionen, also darin, an anderen etwas zu sehen, dessen man sich selbst nicht bewusst werden möchte. Und ermöglicht werden diese beliebig willkürlichen Projektionen durch die Unterentwicklung des Vermögens, zwischen Fantasie und Wirklichkeit differenzieren zu lernen, wie zum Beispiel Lars Reinsmann auch ganz ausführlich gezeigt hat. Wer in den Opfern seines Wahns nämlich immer nur jene Züge zu entdecken vermag, die er selbst verdrängt hat oder sich nicht eingestehen kann, der ist prinzipiell gegen Erfahrung abgedichtet. Antisemiten sehen in den Juden also immer nur das, was sie zuvor in sie hineingelegt haben. In Anlehnung an Kant könnte man also sagen, dass der Antisemitismus das a priori aller möglichen Erfahrungen des Antisemiten bildet. Er kann das gar nicht anders wahrnehmen. Das erfahrbare Material wird also immer schon in einer bestimmten Art und Weise zugerichtet und verunmöglicht dadurch, dass entgegengesetzte Wahrnehmungen überhaupt gemacht werden können. Man kann auch viele andere Beispiele aus anderen gesellschaftlichen Bereichen nehmen, zum Beispiel Sexualstraftäter, die immer die Situation so wahrnehmen, dass die Frau verführt werden wollte und man sie gar nicht vergewaltigt hätte. Also der Mann, der dann gar nicht in der Lage ist, sozusagen aufgrund seiner Störung die Situation anders wahrzunehmen, als durch pathische Projektion seine eigenen Triebe in die Situation, in die Frau hineinzulegen. Der autoritäre Charakter sieht sich also nicht zuletzt von denjenigen Menschen herausgefordert und gefährdet, die von der irrationalen, autoritär-repressiven Struktur abzuweichen scheinen. Den Juden werden also Attribute wie Freiheit, Gleichheit und Emanzipation, welche die bürgerliche Gesellschaft nicht verwirklichen konnte, zugeschrieben. Die narzisstisch gekränkten Individuen müssen sich täglich am Arbeitsmarkt im schmerzhaften Bewusstsein ihrer Ersetzbarkeit verdingen, haben hunderte von Wünschen, so Horkheimer und Adorno, durchschauen das System aber zumindest so weit, um zu wissen, dass diese nie erfüllt werden. Sie spüren jedoch, ein ganz berühmtes Zitat, tief vergraben im Inneren, dass es da mehr geben könnte, erahnen die Züge des Glücks ohne Macht, des Lohns ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein. Diese imaginierten jüdischen Repräsentanten eines besseren Lebens werden also bis zur Ausrottung vom sadomasochistisch an Herrschaft gebundenen Individuum gehasst, gerade weil sie an sein eigenes Elend gemahnen. Hinter der ewigen Vorstellung des Antisemiten, Juden seien geldgierig und raffend, verbirgt sich also unbewusst der Neid auf jene, die frei von den Zwängen der Arbeit zu sein und alles umsonst und ganz ohne Schweiß zu bekommen scheinen. Dabei kommt zu den Projektionsmöglichkeiten des Rassisten, der den Schwarzen beneidet und hasst, weil er ihn als übersexuell imaginiert, und den Ausländer, weil er nicht arbeiten zu brauchen scheint, beim Juden, für den Antisemiten jedoch noch die imaginierte Allmacht hinzu. Während der einzelne Ausländer zwar vielleicht wegen seines Rechts auf Faulheit beneidet wird, bleibt er auch in der Vorstellung des Rassisten den Verhältnissen gegenüber ebenso ohnmächtig wie der Rassist selber. Der als mächtig imaginierte Jude hingegen wird aber auch noch für die imaginierte Allmacht gehasst. Diese real existierenden Unterdrückungsmechanismen, die der Autoritäre nicht zu durchschauen scheint, führen dazu, dass er seine Hassgefühle auch nicht gegen die realen Zwänge wenden kann. Der Autoritätshörige ist somit zu einem echten Aufstand gegen ihn unterdrückende Autoritäten nicht fähig. Oder scheint zunächst mal nicht fähig. Er spaltet die Autoritäten in Geliebte und Gehasste. Das Bedürfnis nach Auflehnung gegen die ständigen Kränkungen der Gesellschaft muss immer wieder aufs Neue weg von den bestehenden Autoritäten kanalisiert werden. Da bietet die antisemitische Alltagsreligion also schuldige Opfer an, die sich als Objekte dieser konformistischen Rebellion eignen. Aufgrund dieser imaginierten Weltbeherrschungsabsicht, die den Juden unterstellt wird, und der allmächtigen Bedrohung, die sie darzustellen scheinen im Weltbild des Antisemiten, nimmt also der Jude die Rolle der negativen Autorität ein. Das ist also der zentrale Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Es handelt sich aber hierbei, das sei ausdrücklich betont, nicht um eine bloße Verwirrung der Subjekte. Ihr Hass richtet sich nicht aus Unwissenheit gegen die falschen Autoritäten, man setzt sich kurz hin und erklärt ihnen das, hallo, hört zu, versteht doch, so wäre das, sondern der Autoritäre muss seine Frustration aus innerer Notwendigkeit gegen die Fremdgruppe richten. Er muss es weniger aus Unwissenheit in Bezug auf die Ursache seiner Frustration als vielmehr seiner psychischen Unfähigkeit zufolge Autoritäten der eigenen Gruppe anzugreifen, so Adorno. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion wäre notwendig, um diese eigene Ohnmacht durchschauen zu können und sich von ihr nicht dumm machen zu lassen. Gut. Soweit zu dem schwer theoretischen Teil in Bezug auf den modernen Antisemitismus. Ich glaube, vorerst mal reicht das zu dem herkömmlichen Phänomen. Ich würde jetzt ganz kurz auf... Ich habe jetzt ganz Spaß halber gesagt, ich bin nicht überanstrengend. Gut. Ich würde gerne zum Begriff des sekundären Antisemitismus ganz kurz zu sprechen kommen, der eine besondere Ausprägung nach dem Holocaust ist. Am Anfang der Überlegungen zum sekundären Antisemitismus steht die Annahme, dass der beinahe erfolgreiche Versuch der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen Auswirkungen auf den Begriff und die Erscheinungsweisen des modernen Antisemitismus haben musste. Man kann Antisemitismus heute nicht untersuchen, weder als soziales noch als individuelles Phänomen, ohne die veränderte Situation durch die Massenvernichtung zu berücksichtigen. Eine uneingeschränkt positive Bezugnahme auf die Nation war ja sogar in Deutschland und in Deutschland und sogar in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht, zumindest eine Zeit lang nicht möglich. Und Auschwitz ist für die deutsch-österreichische Geschichte zum Synonym einer Beschädigung des kollektiven Nazismus geworden. Die Erinnerung ist stark affektiv besetzt, löst natürlich, wie wir alle schon lebhaft erfahren haben, Wunsch nach Leugnen, Vergessen, Verschweigen und Relativieren. Es wird in Bezug auf diesen Phänomen von Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz, ihr kennt vielleicht das berühmte Zitat, gesprochen. Es werden aber dabei bloß Argumentationsfiguren des modernen Antisemitismus erneuert und modifiziert. Eine Vielzahl dieser Abwehrstrategien hat Adorno bereits in den 50er Jahren analysiert. Schuld- und Erinnerungsabwehr wäre eine der zentralen Schriften. Das Spannende an dem ist, dass, wenn man heute diese Schlussstrichforderung hört, die ja alle kennen, man vielleicht gar nicht im Kopf hat, wie schnell die nach dem Krieg eingesetzt hat. Also ich glaube, die ersten Zitate finden sich ungefähr eineinhalb Monate nach dem 8. Mai 1945, wo gesagt wurde, okay, wir haben jetzt genug über die Verbrechen geredet, es muss doch jetzt endlich mal Schluss sein. Das heißt, der sekundäre Antisemitismus gewinnt seine Dynamik genau aus dieser Konfrontation mit der Vergangenheit, ist aber deswegen nicht nur als rückwärtsgerichtete Handlung zu begreifen. In den Post-Holocaust-Gesellschaften bildet den Kern des Antisemitismus der Wunsch, die Verbrechen zu vergessen und abzuwehren, aber die daraus resultierende paradoxe Parole, die der jüdische Arzt sinngemäß feststellte, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, transformiert sich natürlich heutzutage, denn das klassische Problem, okay, die Juden lassen uns nie mit den Forderungen nach, was weiß ich, Kunstrestitution und sowas in Ruhe, ist ja nicht der Grund, warum Antisemitismus-Theorie und auch eine Einführung in Antisemitismus heute spannend sein könnte. Bevor ich aber auf die aktuellen Phänomene komme, noch kurz das Beispiel des Antisemitismus in der Frauenbewegung nach 68. Als Beispiel für eine feministische Ausprägung dieses sekundären Antisemitismus. Die identitätsstiftende Deutung von Frauen im Nationalsozialismus als auf die Mutterrolle reduzierte Gebärmaschinen wäre so die erste Phase der Deutung oder der Schuldabwehr in Bezug auf den Nationalsozialismus in der neuen Frauenbewegung gewesen. Man kann da noch Frauenbeispiele, Autorinnen nennen, die da noch einen Schritt weitergehen, wie zum Beispiel Gisela Bock, die nicht nur Sexismus und Rassismus für wesensgleich befindet, sondern auch zu dem Ergebnis kommt, dass bei Zwangssterilisationen Frauen vorsätzlich ermordet wurden. Dieser vorsätzliche Mord unterscheidet sich zu Bock nur dem Ausmaß, nicht jedoch der Intention nach vom Genozid an den Juden. Das heißt, der Unterschied sei für die Opfer, so behauptet sie, nur ein relativer gewesen. Für Frauen war laut Bock die Sterilisationspolitik nicht Vorstufe, sondern Beginn und erste Etappe der Massenmorde an Frauen und Männern. Das heißt, es wird ein Genozid an Frauen imaginiert, um den Opferstatus der Frau ein für alle Mal zu beweisen. Die feministische Zeitschrift Schlangenbrot erklärte in diesem Sinne auch das Jahr 88 zum Jahr des Holocaust an den Frauen. Und die Frau wurde und wird auch heute noch überraschend oft als wahres Opfer des durch das Patriarchat verübten Holocaust imaginiert. Es handelt sich hierbei um ein klassisches Motiv des sekundären Antisemitismus, die Täter-Opfer-Umkehr. Andere Beispiele, eins, das ich sehr gern habe, die Matriarchatsforscherin Gerda Weiler ist überzeugt, dass das vor 5000 Jahren noch weltumspannende Matriarchat vom Judentum vernichtet worden wäre. Und auch die evangelische Theologin Christa Mullack ist von der Matriarchatsthese überzeugt und nennt Jahwe den Mörder der Göttinnen. Juden seien am Ende seien schuld am Ende des Matriarchats. Und die Kette geht dann so weiter: patriarchale Gesellschaft sei schuld an der Gewalt und somit seien die Juden selbst schuld am Holocaust. Und ihren Kritikerinnen unterstellt sie, sie würden Antipatriarchalismus mit Antisemitismus verwechseln, was beweisen würde, dass sie selbst noch in patriarchalischen Ketten liegen. Dazu kommt noch der Vorwurf, dass das Judentum als besonders patriarchale Religion jüdisch und als besonders patriarchale Religion dazu führe, dass jeder Feministin klar sein würde, dass man nicht jüdisch und feministisch gleichzeitig sein kann. Außer bei Matriarchatsforscherinnen bricht sich der schlecht getarnte Antisemitismus natürlich auch in der Frauenbewegung als Antizionismus Bahn. Charlotte Cohn spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten antifaschistischen Antizionistinnen und betont, dass eine eingehende Auseinandersetzung mit der Entwicklung der feministischen Bewegung nach 68 zeigt, dass der Antifaschismus und der Antizionismus zu einer ideologischen Basis wurden. Alle feministischen Bestrebungen bewegten sich mehr oder minder auf dieser verbindlichen Grundlage. Gruppierungen innerhalb der schon erwähnten feministischen Theologie, der Matriarchatsforschung, linke Gruppierungen, die Friedensbewegung, die Ökologinnen und die Frauen, die sich für die dritte Welt einsetzten, waren selbstverständlich antifaschistische Antizionistinnen, wie sie schreibt. Auf unzähligen internationalen und nationalen Frauenkonferenzen wurde seit Ende der 60er Jahre der Zionismus zur übelsten aller Formen von Rassismus erklärt und mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt. Obwohl also der Antizionismus ein Phänomen ist, das innerhalb der Linken im Allgemeinen kritisiert werden muss, scheint er in Zusammenhang mit dem Verdammen des Judentums als besonders patriarchale Religion und dem Vorwurf der Auslöschung des Matriarchats eine spezifisch feministische Ausprägung erfahren zu haben. Studien über Antisemitismus von Frauen bleiben nach wie vor nämlich ein ziemliches Desiderat. Wenn es um die Studien über Nationalsozialismus geht, kommt das immer wieder zufällig vor. Bei Goldhagen zum Beispiel kommen dann immer wieder Frauen als Täterinnen vor. Aber auch wenn es Forschung über Täterinnen im Nationalsozialismus gibt, ist die Frage, aus welchen Motiven haben sie gehandelt, im Sinne von, okay, wir suchen nach antisemitischen Motivationen, nach wie vor ein Desiderat der Forschung. Der traditionelle Antizionismus der Linken ist mittlerweile akribisch aufgearbeitet worden, wenn es jetzt um die frühen Phasen geht. Die Kritik am linken Antisemitismus und am Antizionismus vor Auschwitz, am stalinistischen Kampf gegen den Kosmopolitismus oder an den sowohl theoretischen als auch praktizierten Aussetzern der neuen Linken ist zu einer, ja, muss man fast sagen, honorigen Teildisziplin des universitären Betriebs geworden und droht mittlerweile zu einer folgenlosen akademischen Fingerübung zu verkommen. Zum Antisemitismus bei den Frühsozialisten in der europäischen Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Verhältnis der marxistischen Klassiker zum Judentum liegen mittlerweile zahlreiche Studien vor. Zum Antisemitismus in den Staaten des Realsozialismus ist auch geforscht worden, ebenso wie zum antisemitisch aufgeladenen Antizionismus der neuen Linken in den meisten europäischen Ländern. Und seit einigen Jahren existiert nun eine Linke, die sich unter Schlagworten wie verkürzte Kapitalismuskritik oder struktureller Antisemitismus explizit mit diesem linken Antisemitismus beschäftigt und die auch weiß, dass man nicht so ohne weiteres, wie das in den 80er Jahren gerade in der radikalen Linken gang und gäbe war, zur Vernichtung Israels aufrufen kann. Diese sich aufgeklärt wähnende Linke hat aber trotzdem ihre Probleme mit einer Solidarisierung mit Israel. Begriffe und Formulierungen wie verkürzte Kapitalismuskritik, struktureller Antisemitismus oder auch die in letzter Zeit fast jedem Pamphlet großzügig vorangestellte Floskel Anerkennung des Existenzrechts Israels sind offensichtlich zu Codes geworden. Die Verwendung dieser Codes ermöglicht es, diesen scheinbar aufgeklärten Linken einerseits Lernfähigkeit zu suggerieren und andererseits dem Ressentiment gegenüber dem Staat der Shoah-Überlebenden weiter Ausdruck zu verleihen. So hat sich eine Form von scheinbar ehrbarer Israel-Kritik entwickelt, die glaubt, durch die Abgrenzung von den offen antisemitischen Ausfällen der Palästina-Solidarität moralische Dignität erlangen zu können. Tatsächlich stellt sie aber nur eine modernisierte Variante des antizionistischen Ressentiments dar. Der aufgeklärte Antizionismus weiß einerseits, dass Israel niemals die palästinensische Bevölkerung auslöschen wollte. Andererseits spricht er davon, die israelische Besatzung bedrohe die Existenz der palästinensischen Bevölkerung. Der aufgeklärte Antizionismus hat auch schon einmal etwas vom Antisemitismus bei den Palästinensern gehört. Anstatt ihn aber als synthetisierende Ideologie der Gesellschaft zu kritisieren, spricht man vom Tönen diverser palästinensischer Strömungen. Und weil es sich bei der palästinensischen Judenfeindschaft scheinbar doch nicht so recht um Antisemitismus handelt, setzt man ihn mittlerweile auch lieber unter Anführungszeichen. Antisemitismus in der Linken hat also etwas mit den vorherrschenden linken Vorstellungen von Kapitalismus und Imperialismus, von Staat und Nation, von Faschismus und Nationalsozialismus zu tun. In weiten Teilen der Linken ist der Nationalsozialismus darauf reduziert worden, eine besonders abscheuliche, von den aggressivsten Fraktionen der Bourgeoisie dominierte Form von Klassenherrschaft zu sein. Der Vernichtungsantisemitismus der Nazis wurde ja lange weitgehend ignoriert oder aber lediglich als ein Mittel zur Durchsetzung von etwas außerhalb seiner selbst, als Herrschaftsmittel und Ablenkungsmanöver begriffen. Kapitalismus wurde ja in der traditionellen Linken nicht als fetischisierte gesellschaftliche Totalität begriffen, an der die Verdinglichung der sozialen Beziehungen zwischen den Menschen zu kritisieren wäre, sondern als eine Addition aller Kapitalisten, denen die Arbeiterklasse als prinzipieller Antagonismus scheinbar unversöhnlich gegenübersteht. Das zu Kritisierende, das zu Bekämpfende und das zu Abzuschaffende ist dadurch, und darin besteht die fatale strukturelle Ähnlichkeit zum Antisemitismus, nicht mehr ein gesellschaftliches Verhältnis, sondern eine Seite dieses gesellschaftlichen Verhältnisses oder Menschen, die diese vermeintlich oder tatsächlich repräsentieren. Mit ihrem verkürzten Imperialismusverständnis haben also große Teile der Linken Herrschaft auf Fremdherrschaft und Kapitalismus auf Ausbeutung durch fremdes Kapital reduziert. Ein solcher Antiimperialismus, der zwischen der Kritik imperialistischer Politik einerseits und der vorbehaltslosen Parteinahme für die Opfer solcher Politik andererseits nicht unterscheiden kann, führt nahezu zwangsläufig zu Kollaboration mit diversen Diktatoren, völkischen Nationalisten und Antisemiten, wie das heute sehr gut zu beobachten ist. Kommen wir nun zum aktuellsten der Formen von Antisemitismus, nämlich zum Begriff des sogenannten neuen Antisemitismus. Das Wort selbst zeigt noch natürlich, dass es da theoretische Defizite gibt in dem Begreifen dessen, was sich da so seit dem 11. September 2001 zusammengebahnt hat. Vor allem seit dem 11. September ist also eine ideologische Angleichung des Judenhasses über ursprünglich weit entfernte Ideologien und Milieus hinweg zu beobachten. Im Kern steht ein antisemitischer Antizionismus, auf den sich Islamisten, Rechtsradikale und Linke einigen können. Sie alle sehen die Welt und sich selbst als Opfer einer irgendwie gearteten jüdisch-zionistischen kapitalistischen Verschwörung. In Politik, Wirtschaft und Medien, die sich stark mit antiamerikanischen, globalisierungskritischen und antimodernen Ideen mischt. Angesichts des alltäglich stattfindenden weltweiten Dschihads gegen die Juden, der von europäischen rechtsextremen, linken Globalisierungsgegnern oder arabisch bzw. islamisch motivierten Kämpfern gleichermaßen geführt wird, sind Orientierungshilfen gefragt. So wird der Büchermarkt von einer Welle an Publikationen überschwemmt, denen zu entnehmen ist, welche Fragen den Autoren in Wahrheit auf den Herzen liegen. Zugegebenermaßen ist nicht zu überraschen, dass der allseits gepflegte Israel-Hass gelegentlich in allzu offen antisemitischer Form vorgetragen wird. Deshalb sind also bei vielen Autoren Abgrenzungen gefragt, die es ermöglichen, sich mittels der Distanzierung von bekennenden Antisemiten ein gutes Gewissen zu bewahren. Erlauben Sie mir oder erlaubt mir ein Beispiel aus Österreich. Zum Beispiel Hans Rauscher, ein bei österreichischen Linken äußerst beliebter Kolumnist der Tageszeitung Der Standard, schreibt Folgendes. Was ist neu am neuen Antisemitismus? Wann ist Kritik an Israel antisemitisch und wann nicht? Schließlich, wie können wir Europäer, aber vor allem wir Deutsche und Österreicher, eine Position im israelisch-palästinensischen Konflikt finden. Eine Position, die unsere Verantwortung für die Vergangenheit und für den anhaltenden, nicht so bagatellisierenden Antisemitismus nicht verleugnet. Die auch den arabisch-muslimischen Terrorismus klar benennt, es uns aber erlaubt, die israelische Politik gegenüber den Palästinensern kritisch zu hinterfragen, fragt sich also Hans Rauscher. Nachdem auf diese Art und Weise also die Ausgewogenheit des Autors unter Beweis gestellt ist, lässt sich viel einfacher zu Papier bringen, worum es ihm eigentlich geht. Erst nach der erforderlichen Pflichtübung in Sachen Differenziertheit kann Rauscher über die Grenzen der Solidarität schreiben und Israel die Grenze der moralischen Erträglichkeit aufzeigen. Dabei muss Hans Rauscher geradezu noch als Lichtblick betrachtet werden, verglichen mit dem, was sich links der ohnehin in Österreich auch nur in Ansätzen vorhandenen liberalen Öffentlichkeit tummelt. Dass der linke Antiimperialismus ein Antisemitismusproblem ist und die Antiglobalisierungsbewegung eins hat, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Da ist zum einen dieser grassierende Antizionismus, der die diversen Europa- und Weltsozialforen zu Festivals des multikulturellen Israel-Hasses macht. Und da ist zum anderen eine Kritik der Weltwirtschaftsordnung, der nicht selten der Vorwurf gemacht wird, sie würde strukturell antisemitisch argumentieren. Der Streit darüber wird aber im Wesentlichen nicht anhand inhaltlicher Probleme diskutiert, sondern ist zum einen über die Frage der korrekten Terminologie geworden. Als Antisemit will sich natürlich niemand bezeichnen lassen, also sucht man, Antisemitismus theoretisch geschult, wie man nun mal ist, zumindest in reflektierteren Teilen der Bewegung, nach Ausdrucksweisen, die nicht in der angeblich von Adorno aufgestellten Liste der verbotenen Wörter und Redewendungen enthalten sind. Dass man also keine Bilder mit sich herumtragen soll, auf denen beispielsweise die Welt in den Armen einer widerlichen Krake gefangen ist, haben mittlerweile einige gelernt. Das Bild mag deshalb nicht mehr so oft gezeigt werden, obwohl es nach wie vor zu einem sehr populären Symbol der No Globals gehört. Die dahinterliegenden Vorstellungen über Staat und Ökonomie bleiben jedoch die gleichen. Und sie können das unter anderem deshalb, weil auch die Kritik daran sich vielfach mit dem Repetieren mühsam gelernter Phrasen aus der Adorno-Einführung und der Postone-Zusammenfassung bescheidet, anstatt sich mit der Kritik der gesellschaftlichen Phänomene auseinanderzusetzen, die in ihrer Verdichtung den Antisemitismus ausmachen. So ist dann zwar viel von Projektionen die Rede, seltener jedoch vom beschädigten Leben. Oftmals wird über verkürzten Antikapitalismus geschwafelt. Von der Forderung nach einem richtigen Leben, der ins praktische gekehrten bestimmten Negation des Lebens in der falschen Gesellschaft, ist aber kaum einmal etwas zu hören. Auch Dialektik ist toll, nur soll sie nach Möglichkeit nicht negativ sein. Schlimmer noch als die Diskussionen über den Antisemitismus in der Antiglobalisierungsbewegung steht es um jene über den arabischen bzw. islamischen Antisemitismus. Von wenigen Ausnahmen abgesehen boomt eine Debatte, die sich im Grunde für das vorhandene Problem gar nicht interessiert. Das ermöglicht das endgültige Abgleiten in Probleme der Terminologie. Da ist zunächst die Frage, ob es in der arabischen Welt eine antisemitische Tradition gegeben habe oder ob es sich beim Antisemitismus nicht vielmehr um ein westliches Importprodukt handle. Gerade in der Tradition der kritischen Theorie wird immer wieder betont, war es wenigstens symbolhaft und aussagekräftig? Ne? Gut, also gerade in der Tradition der kritischen Theorie wird immer wieder betont, dass sich der moderne Antisemitismus zwar nicht von seinen religiös geprägten Vorformen trennen lässt, es aber trotzdem einen Unterschied zwischen dem religiösen Antijudaismus und dem modernen Antisemitismus gibt. Dieser Unterschied liegt in der Durchsetzung abstrakter Formen der Herrschaft, im Zuge der Durchsetzung kapitalistischer Lebensverhältnisse begründet. Genau derselbe Prozess der Entstehung eines modernen Antisemitismus hat aber auch in der arabischen Welt stattgefunden. Allerdings einerseits historisch um einige Jahre versetzt und andererseits unter weit weniger entwickelten ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen. Der Judenhass der katholischen Tradition mag Hitler beeinflusst haben, der Schlüssel zum Verständnis eines Antisemitismus ist er aber nicht. Analog dazu haben die Geringschätzung und Verachtung, mit der in der islamischen Tradition Juden begegnet wurde, einen Said Qutb, den antisemitischen Ideologen der ägyptischen Muslimbruderschaft, gewiss beeinflusst. Doch auch die arabische Welt wurde von der gesellschaftlichen Modernisierung erfasst. Und in diesem Prozess hat sich, wie in Europa kurze Zeit zuvor, auch der Judenhass verändert. Ob es im arabischen Raum eine der europäischen Judenverfolgung entsprechende antisemitische Tradition gegeben hat, ist deshalb relativ unerheblich. Entscheidend ist vielmehr die Frage, welche ideologischen Verlaufsformen die Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse begleiten. Und dabei hat sich der moderne Antisemitismus im Nahen Osten als ähnlich erfolgreich erwiesen wie in Mittel- und Osteuropa. Schon am Beginn der Diskussion über die Frage also, wie der arabisch-islamische Antisemitismus zu analysieren sei, steht somit ein fundamentales Desinteresse dafür, was moderner Antisemitismus ist. Wie die Rezeption der kritischen Theorie im Allgemeinen darauf beruht, einzelne Gedanken zum Antisemitismus aus ihrem fundamentalen gesellschaftskritischen Zusammenhang zu reißen, so stützt sich die Diskussion des arabisch-islamischen Antisemitismus im Besonderen darauf, über die betreffenden Gesellschaften in der Regel Stillschweigen zu bewahren. Von einer Kritik der gesellschaftlichen Bedingungen, die dazu führen, dass der Antisemitismus die Massen in Kairo ebenso begeistert, wie sie iranische Staatsoberhäupter inspiriert, kann keine Rede sein. Die gleichen Leute, die vom sekundären Antisemitismus wissen und vielleicht sogar schon einmal von einem Antisemitismus ohne Juden gehört haben, können dann plötzlich nicht anders, als angesichts des Nahen Osten festzustellen, dass an diesem Antisemitismus tatsächlich die Juden schuld sind. Vielleicht erfreut sich Finkelstein deswegen auch so großer Beliebtheit und Einladungen seitens der diversen Stiftungen. Ja. Ist bei den besonders kritischen dann doch einmal von gesellschaftlichen Ursachen die Rede, werden im besten Fall noch die vermeintlichen Folgen des europäischen Kolonialismus bemüht und das Problem damit in ein in Wahrheit von Europäern geschaffenes verwandelt. Dass der Antisemitismus etwas mit Triebunterdrückung in einer repressiven Gesellschaft zu tun hat, wird als Floskel hingenommen. Solange nicht von der rigiden Sexualmoral, den grauenhaften Körperverstümmelungen bei weiblichen Kleinkindern oder der aggressiv verdrängten homoerotischen Komponente der männlichen Brüderlichkeit in der islamischen Umma die Rede ist. Denn darüber zu sprechen, zumal in der Linken, würde bedeuten, sich angreifbar machen zu müssen. Diese doppelte Moral, wenn es um die Beurteilung der Zustände in der islamischen Welt geht, führt dann ja eben dazu, dass Juden wie Finkelstein gerne zu solchen Vorträgen, wie er heute hätte stattfinden sollen, eingeladen werden. Führt dazu, dass Defamation vermutlich in diversen Schulpflichtprogrammen aufgenommen wird. Dieser Film, dessen Kernaussage oder die Aussage, die immer wieder zitiert wird, die ist, dass 99% der Israelis niemals Antisemitismus erfahren haben. Wenn man sich das kurz auf der Zunge zergehen lässt, leugnet es also, dass die tagtägliche Bedrohung durch Hisbollah, Hamas und die iranische Atombombe Antisemitismus sei und tut so, als ob das Bespucken des Juden die einzig relevante, gültige Form des Antisemitismus sei. Weil ich jetzt einige schöne Beispiele aus Österreich gebracht habe, vielleicht auch noch eins zum Schluss. Ich habe ja lange darüber nachgedacht, wozu man eigentlich in Berlin eine Einführung in Antisemitismustheorie braucht. Aber dann habe ich immer mal wieder so Statistiken durchgeschaut und auch diese Formen, die wir sehr gut kennen und als fad empfinden, weil völlig klar ist, dass sie antisemitisch sind, sind ja dann doch auch vor allem in Österreich überraschend weit verbreitet. Und so möchte ich schließen mit einer Statistik der Anti-Defamation League, dass nämlich in Österreich nach wie vor 43% der Befragten sagen, dass die Juden schuld an der Finanzkrise sind. So ganz erledigt hat sich auch der ganz herkömmliche moderne Antisemitismus offenbar leider nicht. Gut, ich hoffe, es hat zumindest für einige den Zweck gehabt, neue Dinge zu erfahren. Ich bin ja immer skeptisch, weil das für mich recht Grundsätzliches ist. Falls das für jemanden doch neu war und man das nachlesen möchte, kann ich auch den Beitrag in Stefan Griegert's Feindaufklärung und Re-Education von mir in diesem Zusammenhang nennen. Psychopathologie der Normalität, die Bedeutung der Psychoanalyse für die kritische Theorie. Ansonsten würde ich sagen, können wir gerne auch in der Diskussion über das Gehörte hinausgehen. Vielen Dank.